Ja, da wäre ich heute wieder in meiner lieben Werkstatt. Das sind Erinnerungen für mich. Auf dem Platz, da habe ich einen Tisch gemacht und habe die Füße vergessen. Denn meine Gedanken waren bei der Pepi. An dem Platz, da habe ich Kostenbeschläge an einer Spucktrichel genagelt. Denn meine Gedanken waren nicht bei der Arbeit. Oh, ich war ein Stockfisch, das ich nie gerettet habe. Und mir geschehe ja recht, wenn sie schon längst den Wirt geheiratet hätte. Oh. Ja, wie kommt denn er da rein? Na, wie jeder andere Mensch, bei der Tür. Also, wenn er Arbeit sucht, du kommst morgen. Heute ist's nix. Heute haben wir Hochzeit. So, wer hat denn geheiratet? Der Strudel, der Wirt vom Goldenen Nockel, hat geheiratet. Vormittag war die Kopulation. Ja, aber wem hat er geheiratet? Mamsell Hobelmann. Was? Hm, die Mamsell Hobelmann. Ja, weib, ich bring die um. Zu Hilf, zu Hilf! Da bin ich verschlagen. Hey, was gibt's denn da? Ja, Meister Hobelmann. Ja, was seh ich? Der Leim, er ist wieder da. Also, das freut mich. Pippi! Nein, Pippi, nicht der Hobelmann! Komm, bitte nicht! Der Leim ist da! Nein, alles in der Welt! Nein! Ich will sie nicht sehen. Ich kann sie nicht sehen. Vater! Wo ist er? Da! Endlich kommt er wieder zurück. Ist das auch recht, dass er so lange auf sich warten ließ? Zurück, junge Frau! Ja, aber Vater, was ist ihm denn? Das wird sich geben. Ach Gott, Johann, ich bin so froh, dass er wieder da ist. So froh? Das muss ich jetzt gleich dem Strudel erzählen. Oh, Strudel. Der Strudel liegt mir im Magen wie ein Knädel. Na, er schaut ein bisschen abgeschoben aus, mein lieber Leim. Er hat nicht viel aufgesteckt in der Fremd, was? Er sei ja froh, dass er wieder bei mir ist. Ich hab nämlich mit ihm einen Plan. Oh, jetzt geht der Leim aus dem Leim. Für mich plant sich nichts mehr. Meine Pepi. Ist es das? Na, sieht er, mein lieber Johann, wie er mir damals so unverhofft davongegangen ist, hat er ja geschrieben, er wird aus Bosheit heiraten. Das habe ich dir nur aus Bosheit geschrieben. Aber ich bin so ledig, als man nur sein kann. Also, ich hätte vor 2 Jahren durch einen je zornigen Wurf meine Tochter umgebracht, wenn er nicht gewesen wäre. Für diese Tat hat er sich's Madel verdient. Aber er hat ja nichts gerettet. Oder hat er glaubt, dass ich ihn um Gottes Willen bitten soll, dass er's Madel heiratet? Oh, ich war ein Esel. Na, sowas kommt nur alle Jahrtausend einmal auf die Welt. Ja, was ist denn, wenn ich da? Also, meine Freunde, da. Da sitzt, da ist er. Ah, der Herr Leim. Ja, herzlich willkommen. Ja, das war aber nicht schön von ihm, dass er uns so abgefahren ist. Oh, der Dickwanz, der fobt mich noch. Na, das ist zu viel. Na, Sie haben es nötig, dass wir aufziehen wollen. Nein, aber ich schammert mich. Heiraten mit dem Bauer. Sie sollten sich lieber zwischen ihre Weinfassern setzen, von denen keins so dick ist wie Sie und so lange trinken, bis liegen bleiben in Köln unten. War gescheiter, als auf der Welt herum einen ehrlichen Kerl seine Lieb abfischen. Leim, jetzt sei er still. Ich kann einen ehrenfesten Mann in meinem Haus so traktieren. Ja, ehrenfester Mann. Also da geh er her. Ich muss ihm doch erst bekannt machen mit der ganzen Gesellschaft. Aber ich kenne ja eh alle. Da hier bitte, das ist mein Freund Strudel, der Bräutigam. Sehr erfreut. Na, jetzt eigentlich schon Ehemann. Das hier, das ist meine Tochter Peppi, die Kranzeljungfer. Was geht? Kranzeljungfer? Nun, dort, das ist die Anastasia Hobelmann, die Tochter von meinem verstorbenen Bruder. Gegenwärtig ehrenhafte Strudel. Also, die Peppi, die ist nicht seine Frau? Nein. Sie ist noch frei? Ja, Du bist also noch meine Peppi? Ja. Bist keine Strudel? Nein. Und sie mein bester, liebster, schönster, goldener Herr von Strudel. Jetzt hab ich ihn so lieb, weil sie nur die Peppi nicht geheiratet hat. Verzeihen Sie, also ich war doch ein Pflegner. Ich begreife gar nicht, wie ich hab schimpfen können über ihre respektable Westengegend. Sie sind doch so schön, so proportioniert. Gar kein Bauch. Also lassen Sie ihn umarmen. Nein, ist schon gut, ist schon gut. Und Sie, Herr Schwiegerpapa. Was, Schwiegerpapa? Er hat ja noch nicht einmal mit dem Mal Richtigkeit gemacht und bei mir gar nicht angehalten um Sie. Oh, Peppi, himmlische Peppi. Ich soll böse sein, Johann. Jo, ich verdien's. Du hast mir viel Kummer verursacht. Das bloß durch meine Dummheit, weil ich nichts gerettet hab. Du hast mir das Leben gerettet. Ich bin dein. Halt, da hab ich auch noch ein Wort reinzureden. Dem ersten besten Hasenfuß, der nix ist und nix hat, kann ich meine Tochter nicht geben. Indessen, das ist mit ihm anders geworden. Er ist ja ein Mann, der seine Batzen hat. Was? Wie weiß denn der Meister das? Na, wenn ich's nicht wüsste, wer soll's denn wissen? Na, ich hab für ihn damals, wie er den Wurf aufgefangen hat, der meine Tochter getroffen hat, 500 Dukaten angelegt. Die gehören samt Interessen sein. Na, jetzt fängt er heute sein Meisterstück an. In 3 Wochen ist er Meister. Ja, dann soll er's Madel haben. Danke. Oh, bester großmütigster Herr Schwiegerpapa, ich nehm's an, aber jetzt müssen auch Sie und die Peppi erlauben, dass ich das auch dazuleg, was ich hab. Ja, hat er sich denn auch was erspart? Ja, was man sich halt so erfecht auf der Straße. Auf der Straße? Ja, ich werd gleich die Kisten hereintragen lassen. Nicht allein, nur herein. Was, eine ganze Kiste? So, ja. Das ist eine große Kiste. Jetzt wollen wir's auf. So. Das gehört alles meiner Braut. Das ist lauter Geldsäck. Ja, was da tausend? Aber nix tausend. Über 30.000 Dollar sind da drin. Ich hab's in der Lotterie gewonnen. Ich bin jetzt ein Mantel mit Migräne. Ja, der alte zerrissene Rock, das war nur Verstellung. Ich hab dich nur prüfen wollen, ob du mich noch liebst. Johann, ich verlang mir nichts als dein Herz. Schon über ein Vierteljahr hier in Prag etabliert. Ist das ein Leben in dem Prag, wenn der Mensch ein Geld hat? Naja, ich betreibe zwar mein Handwerk auf eine sehr noble Manier, aber es bleibt halt doch Schneiderei. Und mich hat die Natur zu etwas Hehrem bestimmt. Alles zeigt, dass ich nicht zum Schneider geboren bin. Herr Knoten, ja? Es ist eine Kundschaft da. Ich bin heute nicht mehr zu sprechen. Sehr wohl, Herr Knoten. Die Leute glauben gerade, ein Schneider ist nur wegen Ihnen auf der Welt. Herr Meister? Grobian? Ja? Heißt er meinen Titel nicht? Noch einmal das Wort Meister? Ja. Und du hast ausgerungen. Ja, ja. Herr von Zwirn. Na also. Der Konto da ist nichts nutz geschrieben. So? Ja. Man trage ich gleich noch einmal in die Kopiatur und melde dem Kanzleipersonale meinen Unwillen samt Zorne. Jawohl. Also. Herr Gnoden. Ja. Es ist Samstag, die Gsöhn holen ihr Geld. Sie sollen zu meinem Kassierer gehen. Bekümmere mich nicht um solche Gemeinheiten. Das hab ich nicht gesagt. Aber also, Sie sagen, Sie sind noch überall vom Meister ausgezahlt worden. Zum Kassierer habe ich gesagt. Hinaus! Ja. Filu! Herr Knoten, der Herr von Windwache wäre da. Aber bitte, bitte, Herein mit ihm! Teurer Freund, hier habe ich das Vergnügen, dir einen Duzbruder von mir vorzustellen. Ja. Herrn von Lüftig. Herr von Zwirn. Ich hatte schon lange den Wunsch, den berühmten Mann kennenzulernen. Ich bitte, die Ehre ist ganz meinerseits. Mein Freund will sich Verschiedenes bei dir machen lassen. Oh, ich bitte, mein ganzes Magazin steht zu Befehl. Belieben Sie sich nur noch Gusto auszusuchen. Ich brauche ziemlich viel. Ah, je mehr, desto besser. Bin aber für den Augenblick nicht bei Kasse, um gleich bezahlen zu können. Oh, tut nichts, ich habe Geld genug. Übrigens kennen Sie meinen Freund Windwachel und das ist genug, bitte. Also spazieren Sie nur in mein Magazin. Ihr untertänigster Diener, Herr von Zwirn. Der Schneider kriegt keinen Kreuzer von mir. Ja, geh schon. Aber keinen Kreuzer. Geh schon, ja. Jetzt sag mir, Freund, kommt die Frau von Palpiti? Ich war heute Vormittag bei ihr, ja, und sie nahm deine Einladung samt ihren beiden Töchtern mit Vergnügen an. Du hast doch nichts merken lassen, dass ich ein Schneider bin. Keine Silbe. Ja. Hast gesagt, dass ich ein Krösus bin. Freilich. Ja. Du, aber jetzt hätte ich eine Bitte an dich. Ja, bitte. Weißt, in deinem Magazin, da ist nicht ein Stück, das mir wirklich passt. Okay. Du musst dir schon die Mühe nehmen und mir selber das Maß nehmen. Ja, Freund, aber mit dir mache ich eine Ausnahme. Na, was ist denn? Herr Knoten, bitte. Also, na, einen brauche ich nur. Ach so. Johann, also. Ja. Geh hinüber und hol mir ein Schneidergas. Was? Schneidermaß. Sehr wohl, Herr Knoten. Du wirst finden, dass ich seit einiger Zeit etwas schlanker geworden bin. Ja, du, das ist wahr. Du bist bedeutend mägerer geworden. Wirklich. Du brauchst auf ein Frack jetzt nicht mehr als 1,5 Achter Kaschmir. Oh, was ist denn, was ist? Herr Knoten, schon wieder, was? Also, nur die Schneidermaß. Na ja, so gut, gib schon. Also, jetzt weg. So. Na, was willst du denn haben? Was Modernes. Ja, was nehmen wir denn für eine Farbe? Ich denke, Kastanienbraun. Hm? So, und jetzt bitte die Hand halt so, dass wir die Armlänge so, kriegen. Geht so, geht's so. Also, jetzt gut, 25, mach ein bisschen Spaß, 36. Ja, was nehmen wir denn für einen Kragen? Hm? Schwarz-blauen Sammet. Gefällt mir nicht. Ich glaube, Pomerangengelb. Ach, was fällt dir ein? Wir haben die Ehre. So, und jetzt die Mitte. Das ist also 78, habe ich da. Wir haben die Ehre. Oder 82. Ja, mich trifft der Schlag. Wir haben gestärkt. Haben wir? Oh nein, es war ich. Ich habe nur ein... Ein Scherz. Ja, weiter nichts. Ja, ein Gespaß. Wir wollen sehen, wer dicker ist um die Mitte. Ach, ich bin ja noch ganz im Negligé. Sie erlauben schon, ich werde gleich mein Sonntagskleid anlegen. Windwache, unterhalte die Damen indes. Ja. Gib's die Hand. Johann. Na, das ist ein kurioser Mensch. Wer ist denn das? Ich habe Ihnen doch gesagt. Sie haben uns gesagt, dass der Herr vom Haus ein gebüteter Weltmann ist. Weh Ihnen, wenn Sie meine Töchter durch eine ignoble Bekanntschaft blamieren. Ich hab schon geglaubt, Sie haben uns in eine Schneiderwerkstatt geführt. Was fällt Ihnen denn ein? Der Herr vom Haus ist ein Mensch mit viel Geld und er lebt von viel Geld. Ist Ihnen das nicht genug? Na ja, wenn man die brillanteren Ohrringeln denkt. Dann finden Sie, dass er eine sehr charmante Bildung hat, was? Ja, wir sind Ihnen sehr verbunden für die Connaissance, zu der Sie uns verholfen. Aha, nicht ihm habt ihr das zu danken, sondern mir. Na geh. Okay. So. Denn erst seitdem ihr nach meiner Idee euch für Italienerinnen ausgegeben, habt ihr einigen Anwert. Es liegt doch nur an unserem interessanten Benehmen, dass man es uns glaubt. So? Naja, meine wellische Aussprache hat ja schon manchen irre geführt. Bei dir aber wird das sehr bald erkennen, dass du nur eine Burgersdorferin bist. Das könnte wohl bei dir der Fall sein. Bitte? Nur keinen Streit, meine Damen. So, da bin ich wieder. Da kommt der Herr vom Haus. Jetzt will ich gleich Eindruck auf sein Gemüt machen. Oh, ich Unglückliche! Freund, weine Sie mit mir! Na, was ist denn geschehen? Was ist denn... Ich habe mein Moppel verloren. Das ist aber recht schade um so ein Viecher. Oh, ich bin untröstlich. Jetzt erst habe ich den Verlust bemerkt. Nun, er kann ja noch nicht weit sein. Aber das Unterl ist sicher nach Italien gelaufen. Nun, lass man anschlagen. Ich zahle 20 Dukaten, wer ihn bringt. Windwache, hörst du nicht, wenn ich dich rufe? Was willst du denn? Schreib eine Annonce. Schreib sie selber. Ich kann ja nicht schreiben. Ach so. Bitte? Also, verlorener Hund. Halt, das geht nicht. Die Annonce muss italienisch sein, sonst versteht's dort niemand. Nun, jetzt kocht's. Kannst du Welsch? Kein Wort. Italienisch auch nicht? Ebenso wenig. Nun, ich habe 4 Wochen in Triest gearbeitet, da ist so manches hängen geblieben. Probieren wir es halt nicht. Na bitte. Schreib Italienisch. Cane perduto non avete veduto. Cane perduto. War der Moppel ein Mandel oder ein Weibel? Er war männlichen Geschlechts. Questo Moppel. Un signore. Was für Charakter hat er gehabt? Nein, wie alle Moppel. Aha, ja. Carattere calfacteristico. Wie alt? 3 Jahre. 3 Jahre, wie heißt, ja, 300 anni vecchio. Hat er keine besonderen Kennzeichen? Ja? Oh, er trug eine schwarze Halsband. Portate uno nero cravatello. Hat er abgeschnittene Ohren? Natürlich. Er war ja eine Moppel. Stutzte Orecchi. Wie hat's mit Gebiss ausgeschaut? Er hatte fast gar keine Zähne. Zani cani. War er groß oder klein? Ein ganz kleines Hundel. Piccolo Viech mit 4 Haxen. Recompensa 20 Zechini in buona moneta. Hey, Bedienter! Jawohl, Herr Knoten, bin schon da. Muss bin schnell. So, also das kommt in die Buchdruckerei. Aha, wo wird's denn angeschlagen? In ganz Italien und recht tief, dass die Hunde auch lesen können. Jawohl, Herr Knoten. Ich danke Ihnen vielmals. Oh, schöne Signorina, ist gern geschehen. Na und Sie, haben Sie vielleicht auch etwas verloren? Und wenn ich mein Erz verloren hätte? Oh, die geht aber scharf rein. Ganz das italienische Feier. Die Gesellschaft kommt. Ich habe die ganze schöne Welt von Prag versammelt. Ganze Zlata Praha. Herr und Frau Pospischi. Oh, ist er. Ach, Rukuliba. Herr und Frau Wupperschale. Herr und Frau Strajelka. Herr und Frau Wimmetal. Die Skrk